Oh, ein leicht süßlicher Geruch weht vom Feld herüber. Es wird Frühling. Die Leichen tauen auf. Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, spricht der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 86 und ich bin der Andi. Ist es überhaupt die 86? Oder ist es schon die 87? Oder welche 80 ist es denn? Sind wir in den 80ern? Ich muss mal eben nachsehen. Was habe ich denn das letzte Mal hier irgendwie... Stimmt. Die zwei Sätze vor dem musikalischen Intro stammen sinngemäß aus einem Comic meiner Jugend, den ich mir zuweilen gekauft habe. Es handelte sich um die Sturmtruppen Sowa Papis oder Opas Wehrmacht. Franco Bonvicini zeichnete die satirischen italienischen Antikriegs-Comicstrips, die in erster Linie von den Alltagsproblemen der deutschen Soldaten handelten. So zum Beispiel auch von den zwei deutschen Wehrmachtssoldaten, die Ende des Kriegswinters am Stacheldraht des Schützengrabens stehen und über das Schlachtfeld blicken, welches mit Gefallenen gespickt ist. Diese Szene hat sich eingebrannt. Wieso? Warum? Keine Ahnung. Jetzt liegen gar nicht so weit weg wieder Leichen in der Kälte und Äcker werden vermint. Das kann man eigentlich niemandem erzählen. Über die verantwortlichen Truppen wird sich in naher Zukunft mutmaßlich allerdings niemand satirisch äußern. Wir leben in der Welt des Crimson Kings, nur etwas anders, als Stephen King sie zeichnete, und vielleicht hat King es geahnt und die Ungereimtheiten der Bezeichnung des Schlosses Le Casse au Roi Rouge, Le Casse au Roi Russe, Le Château au Roi Roux waren intuitiv oder gar beabsichtigt. Wie auch immer, es wird Zeit für einen Roland. Apropos Zeit. Sonntag hieß es wieder Lavalieren beim Schrittieren für Smartwatch-Vergesser. Doch hört selbst. Brille ist total bematscht. Was? Meine Brille ist total bematscht. Das geht mir auch sowas von auf den Zeiger, glaubt kein Mensch. Diese scheiß Türklinke hier. Dabei habe ich da ja extra ein Loch gebohrt. Aber nö. Das ist hier wohl auch der unpassende Sechskant-Stiftschlüssel. Tja. Ich habe aber jetzt keinen Bock, in den Keller zu gehen. So. Dann machen wir das halt nachher. Gell? Guck mal, die ganzen Osterglöckchen. Dabei ist gar kein Ostern. Nicht? Nee. Noch nicht. Narzissen. Narzisst? Ja, kann ich. Sind das dann meine Blumen? Wieso nicht? Wieso? Mit Doppel-R oder mit einem? Ja, Narzisst schreibt man ja auch mit einem, oder nicht? Bin ich mir fast sicher. War hier nicht mal dieses Schild von der Sülzalbahn dran? Nee, das ist da. Gefahr. Also auch verputzt sieht die Hütte scheiße aus. Ich könnte mal ein Foto machen. Achso, meinst du, mit den Außenlampen ist es besser? Meinst du? Ich mache da jetzt trotzdem nochmal ein Foto. Na, was meinst du, was sich der Bauer da baut? Der Bauer baut, das hört sich auch geil an. sieht mir so aus, als würden das Unterstände für Womos oder so vielleicht. Oder meinst du, der kauft sich 3.500 Baumaschinen, die er dann da reinstellen kann? Ja gut, ich meine, seine alte ist ihm ja abgebrannt, ne? Seine alte Remise. Ach, toll. Meine Uhr hängt noch am Lader. Dann mache ich heute 0 Schritte. Oder ich müsste sie noch holen gehen. So wichtig ist es mir auch nicht. Scheiße. Gehe ich ohne Uhr spazieren. Ich mache Schritte für Nüsse, nein für mich. Da du ja gestern wahrscheinlich nicht deine Strecke gehattest. Ich hatte gestern, lass mich kurz überlegen, 1000. Also bei mir war 216 oder wie viele Tage in Folge wäre das jetzt eine Katastrophe? Nö, ich habe Töne arrangiert, deswegen. Für den ersten Tag, ob du den ersten guck mal, da fährt dieses amerikanische Nachmach-Pulitze-Fahrzeug. Und warum? Junge, du hast einen Hecktriebler, du musst vor der Kurve nicht bremsen. Ja, genau, und hinter der Kurve Gas geben. Bitte? Hat der Saisonkennzeichen? Weiß ich nicht. Wie mit dem Zitronen. Echt? Der motorisierte Zitronen. Ja, aber doch ernsthaft. Den hätte man doch in der Innenkurve, hätte man den noch mit dem Manta noch eben überholen können, ja. Wie der da gurkte. Ja. Ja, vielleicht hat er ja auch einen Small Block drin. Genau. Ja, das ist doch hier erst Stage 1. Für Stage 2 habe ich keine Handschuhe mit. Hast du überhaupt mit? Ein Aufnahmegerät und ein Handy, ein Kaschnur. Also das kann man doch ganz klar sehen. Da hat sich doch nichts vertan, oder? Ja. Genau. Hier ist alles schick. Ich habe doch diesen wunderschönen Birkenbaum in diesem blauen Topf. Lebt der noch? Ja, der lebt. Aber der Topf ist irgendwie suboptimal auf Dauer. Ja. Kann man den nicht irgendwo schön hinpflanzen, wo er wachsen kann? Du willst eine Birke pflanzen. Ja. Vielleicht an der Grundstücksecke. Da. Ja. Oben auf der Wiese, Grundstücksecke, oben Wiese. Ja, muss man halt gucken. Also, wir müssen vom Hang ja ein bisschen wegbleiben. Es fällt hier irgendwann da um. Wo ich sehr ungern haben wollte, wäre vorm Schlafzimmerfenster. Mal zurückkommen, können wir mal schauen. Weil die ist ja noch. Nimm meine anderen Jacke da. Hätte ich ja. Tempos da drin? Eine Maske. In der anderen Jacke, da hätte ich ja Handschuhe drin gehabt, aber. Schön. Aber die ist noch original verpackt. Ich habe eine verpackte und eine unverpackte. Ich knister da ein bisschen, wenn ich will. Ich ja heute nicht. Aha. Meinst du, dann reibe ich hier an der Jacke oder was? Guck mal, die Fransen da, die da von den Bäumen runterhängen. Das ist ja wie in diesen Mangrovensümpfen. Ja, wie in den Mangrovensümpfen bei Miami. Aber hallo, das sieht ja auch lustig aus. Boah, guck mal. Was war das denn? Das war kein Bussard. War ein Habicht. Normal haben wir hier immer nur Bussarde, aber. Ja. Soll ich? Wenn du magst. Halt fest, nichts machen, bitte. Ja, vorsichtig, jetzt fallen noch auf die Fresse. Nee, ich hab hier den Stachel drin. Also alles wunderbar. Ja, dann. Hätte mich auch gewundert. Gut, es gibt natürlich Möglichkeiten. Vielleicht hatten sie ja einen mehrere Jahre alten, ein mehrere Jahre altes Listing. Es könnte ja sein. Genau, weil diese Station, die ist ja schon dreimal umgezogen. Aber das letzte Mal ist ja nur schon eine ganze Weile her. Deswegen, der letzte Umzug war das Final. Aber ey, guck dir das hier an. Ja, ich sehe da eine Hochfahrt. Trauerspiel. Ja, die Landschaft habe ich so noch nie gesehen. Wir haben Sonntag, den 27.03.2022 und wir wandern auf der Sülztal-Trasse. Letzte Woche sind wir irgendwo mittig drauf gestoßen. Heute gehen wir mal von Anfang an ab Bürgerhaus Falkenhof und deswegen bin ich ein wenig Motorradfahrer. Ja, das halt hier schön rauf, insbesondere deshalb, weil hier keine Bäume sind. Ja, also auf Deutsch, mit der Ruhe ist es vorbei hier auf der Trasse, denn es sieht ähnlich schlimm aus wie im oberen Bereich. Die Trockenheit, der Borkenkäfer, die Bäume, alles weg. Was man derzeit schön hat, ist die Atmo, weil die Vögelchen sind fleißig dabei, Partner zu suchen und sich fortzupflanzen. Das wäre mal schön, so ein autofreier Sonntag. Und dann kannst du mit einem vernünftigen Mikrofon einfach mal in den Wald gehen, das Ding aufstellen. Keiner macht Lärm mit seinen Motorrädern, seinen Autos und seinem ganzen anderen Geschiss. Man könnte ganz in Ruhe mal Waldatmosphäre aufnehmen. Aber leider, leider, leider gibt das keinen. Ach, glaube ich nicht. Und das hier Flechten, das Braune, oder? Ja. Das ist hier irgend so ein oranges Moos. Sieht aus wie Rost, ist aber keiner. Das wächst hier so. Auch hier, wie sich das wieder in den Fugen von der restaurierten Brücke eingenistet hat. Das sieht schon knallermäßig gut aus. Ja, Knaller, Knaller, Knaller, Knaller, Knaller. Ich sage immer Knaller. Mhm. Könnte ich mir auch mal abgewöhnen. Knaller. Peng. Ja, nichts über diese voll coolen Radfahrer, die immer freihändig fahren. Wie der jetzt eben, ne? Da genügt ein kleines Stöckchen. Ne, guck, da ist überall wieder Wasser drin in den Teichen. Ne, eben. Als würde man da wieder irgendwie... Obwohl, ne, die mittleren, die sind immer noch verlandet. Aber als würde man hier wieder anstreben, irgendwas mit Fischen zu machen. Komisch. Letzte Nacht war wieder Zeitumstellung. Totaler Blödsinn. Obwohl es ja die meisten Leute nicht wollen, wird es trotzdem nicht abgestellt, weil sich die einzelnen EU-Länder nicht darauf einigen können, ob man jetzt die Sommer- oder die Winterzeit behalten möchte. Das ist gelebte Demokratie. Kann man da nicht einfach sagen, okay, wir haben so und so viele Länder, wir stimmen jetzt ab, die Mehrzahl gewinnt? Nein, kann man nicht. Das sind die Momente, wo man einfach mal einen König bräuchte, der sagt, ab jetzt so, fertig. Aber im Sommer wird es ja echt nicht schön. Wenn jetzt hier echt die ganzen Bäume fehlen, ey, mir ist jetzt schon zu warm. Ja, so viel dichter wird das nicht. Da hast du den ganzen Tag richtig Sonne auf der Trasse. Was glaubst du, was hier abgeht? Das ist ja hier ein ganz dünner Teer, beziehungsweise Asphalt oder wie auch immer der Scheiß jetzt heißt. Wenn hier im Sommer wieder der Bauer mit seinem Trecker drüber fährt, aber die ganze Zeit die Sonne drauf scheint, dann hast du hier demnächst Spurrillen und Hubbel und Löcher. Das ist ja der Nachteil an dieser Fließjacke, ne? Ich kann die Ärmel nicht hochkrempeln. Das funktioniert nur bei Leuten, die den Unterarm eines Hühnerschenkels haben. Gildenkölsch, ist sogar noch was drin. Ja, kann man sich alles leisten. Das ist das Problem, Alkohol ist einfach zu billig. Oh, ist mir warm, ey. 14 Grad. Bestimmt 14, was? Dann halte einfach, oh, du hast echt eiskalte Finger. Kommt die Sonne nicht dran, oder was? Nee. Weiß nicht, habe ich auch kalte Finger? Nee, ist warm. Ja. Ja, du bist ja so total eingepackt. Eine Sweatjacke habe ich. Eine Sweatjacke und eine Daunenweste und was weiß ich, was du da noch drunter hast. Hölle. Moin. Hinter uns nicht mehr. Wer war denn das? Schornsteinfeger, der alte, den wir bei uns waren, der war damals nicht. Ah, ja, den sehe ich ja so selten. Der Schornsteinfeger kommt, da bin ich ja nie zu Hause. Das regeln ja immer andere Familienmitglieder. Viel zu warm. Hatte deine Mutter was wegen Salat gesagt? Nö. Ich habe auf jeden Fall nicht über Salat gesprochen. Ich habe sie nur in Kenntnis gesetzt, dass wir heute grillen. Nicht mehr, nicht weniger. Was hat der von letzter Woche? Moin. Bitte? Ja, das ist ein Kletterhelm. Der fährt mit dem Kletterhelm. Reicht doch. Muss ja nicht für jeden Fall einen eigenen Helm haben. Aber er sieht mir jetzt nicht nach dem typischen Kletterer aus, wie ein Kletterhelm. Ja, vielleicht hat er gedacht, eine Hartschale ist halt besser als nur hier so ganz dünne Plaste über Styropor. Der Freund, der Specht. Die haben ja alle so ihren eigenen Rhythmus, ne? Diese Spechte. Kommt mir immer so ein bisschen vor, als sei es immer die gleiche Frequenz und auch die gleiche Anzahl Schläge, die der da ins Holz tackert. Ja gut, also ist jetzt ja nicht so, als wäre das die Nachtigall, sich die Maden aus der Rinde singt, ne? Er macht das ja jetzt schon. Also er tackert da ja die Rinde weg und frisst das Zeug, aber... Oh, die Nachtigall, die singt aber so schön, da muss ich doch glatt mal gucken. Genau, applaudieren auf dem Cambium. Da sitzen dann die ganzen Maden da. Unter eines Baumes Rinde saß die Made mit dem Kinde. Dann sang plötzlich die Nachtigall... Was reimt sich auf all? Das war kurz vor dem Fressanfall der Nachtigall. Und die Moral von der Geschichte? Lausch nächtlichem Gesinge nicht. Genau. So, das schreibe ich jetzt noch mal schön auf und dann kann man das schön rezitieren. Wenn ich wenigstens Gesang von der Nachtigall hätte, also so in echt. Die singen ja immer so schön, sagt man. Und sehen so scheiße unspektakulär, genau. Die sehen total, ich habe wieder diese Wortfindungsstörung, ne? Also dieses Covid macht mich echt fertig. Ja genau, du bist da, du bist die Wortfinderin. Mir fällt nichts ein und sehr zum Schein muss dann das Wort der Holden sein. Wo war ich? Bei der Nachtigall. Also ein unspektakulärer Vogel, der sehr schön singt. Ich könnte ja in der, gibt doch dieses... Vogelstimmen, Bestimmungs-App-Dings fürs Handy. Vielleicht ist da ja irgendwo oder auch im Netz mal so Nachtigallen-Gezwitscher drauf. Da singt die Nachtigall, da kommt einem ja die Galle hoch. Ich meine, das wäre ja auch was für so einen schlechten Comic, ne? So als Zeichentrickfilm. Die Nachtigall, die eine besondere Sängerin werden wollte, aber eine scheiß Stimme hat. Weißt du, und da stelle ich mir das richtig schön vor. Da ist diese Nachtigall und dann sitzt sie da auf dem Ast von Baum und singt. Und es hört sich gar furchtbar an. Und dann kommen echt die Maden aus der Rinde raus oder die Borkenkäfer und da brechen sich erstmal so auf die Baumwurzel. Und Baum sagt, halt den Schnabel. Ja, das wäre doch so, da stelle ich mir richtig, es ist schade, dass ich keine Zeichen, also dass ich diese Trickfilme nicht machen kann. Treu dem Spruch eines Kita-Kindes zu meiner Kollegin, die anfing beim Spazierengehen alle meine Entchen zu sehen, wo selbst ich gezuckt habe, ob des schlechten Gesangs. Ja, guck, das Kind mich an, das hört sich ja schrecklich an. Ich muss ja sagen, das haben Kinder noch nie zu mir gesagt. Was, dass du scheiße singst? Ja. Das sagen immer nur die Erwachsenen. Aber da hat das Kind richtig gezuckt. Das hört sich ja schrecklich an. Hörte sich ja schrecklich an. Lässt da einer irgendwie einen Trecker im Wald warm laufen, oder was? Der war eben da, den konnte ich sehen. Komisch. Ja, ich habe was Oranges gesehen, aber die hatten noch neulich da oben auch irgendwelche Sachen mit den Dingern einfach nur so abgehängt. Also macht da jetzt einer Holz. Ja, kann man den Trecker halt laufen lassen, ne? Vielleicht hat der jetzt Sonnenblumen gekauft und will den damit warm laufen. Ich meine, wenn er sich jetzt den Schalldämpfer vom Auspuff abbaut, ne? Dann könnte man so das Gefühl haben, da kommt gleich ein Sherman-Panzer über den Hügel. Weit weg. Ja, das ist dummerweise die Westgrenze. Vielleicht haben sie den ja noch an der Normandie ausgegraben. Guck mal, ist das nicht schön da oben, diese Mispelkugel, dass die das immer schaffen, so schön rund zu sein. Das wundert mich ja. Ja, angekommen. Wo sind sie denn angekommen? Also, naja, da vorne ist auch noch was. Ja, da wir von hinten nichts war, glaube ich, sind wir von da hinten gekommen. Ja, es steht ja auch so oben richtig da. Moin. Aha. Ja. Ja, irgendjemand musste halt hier seine Straßenkreide ausprobieren. Mutmaßlich Kinder oder zumindest ein Kind. Kinderhände beschmieren Trasse und Geländer, wobei man auf diesen Hölzern, die ja mit einem ordentlichen Biofilm überzogen sind, siehe die Geländerhölzer der Bahnschwellen im letzten Beitrag, bei der letzten Konserve, nicht viel falsch machen kann. Was ist das jetzt? 151. Und sie haben türkisfarbene und rosa Kreide und malen vieles doppelt. Zumindest die Richtungspfeile. So, gleich ist Halbzeit, beziehungsweise halber Weg. Wir treffen gleich im Bahnhof Linde ein, wie letzte Woche auch schon. Allerdings sind wir da ja anders gegangen. Heute ist es halt nur die reine Trasse, nicht mehr lange, steht hier. Was ist da vorne? Halt. Was? Halt, stopp, ich fühle mich genäbt. Also fühl, nee, also halt, stopp. Ich fühl, Doppel-L, mich gemobt. Ach so, gemobt. Mit einem P. Ja, das mit der Grundschule üben wir noch. Das haben wir hier. Links abbiegen. Abbiegen mit Doppel-B richtig geschrieben. Das ist ja unglaublich. Also an komplizierten Sachen können sie. Ah, siehst du, kamen sie aus der Talstraße hier. So sieht's aus. Ja, heute Morgen sah es nicht so prickelnd aus. Aber es war halt ja auch eine Stunde früher als sonst und da war der Hochnebel noch da und ich stellte mir die Frage, ob es vielleicht doch keine so gute Idee war, heute Nachmittag zu grillen. Aber im Moment strahlend blauer Himmel, wolkenlos, ein paar Kondensstreifen einzelner Flugzeuge, herrlich. War das eine Goldammer? Vom Viadukt übers Sülztal zum Bahnhof Linde und zurück. Schweigen im Walde ohne Wald, ein akzeptabler Schnitt an dieser Stelle unmöglich, obgleich meine Hörerschaft einiges gewohnt ist. Oder gewöhnt? Wie heißt es richtig? Seid ihr es gewohnt oder gewöhnt? Das schaue ich direkt mal nach und stelle fest. Gewöhnt wäre das Partizip 2 zu sich an was gewöhnen, wird grundsätzlich mit an oder daran verbunden. Beispiel: Ich bin daran gewöhnt, dass Andi grottig schneidet. Gewohnt Adjektiv wird mit dem Akkusativ verbunden. Beispiel: Ich bin gewohnt, dass Andi grottig schneidet. Die Genitivform gilt hingegen als veraltet und wird nur noch selten und aus Gründen verwendet. Beispiel: Ich bin seines grottigen Schneidens gewohnt. Letzteres klänge selbst für dieses Format sowohl schwülstig als auch scheiße, was jedoch an dieser Stelle zur perfekten Rückleitung aufs Viadukt bei Linde wird. Wieso das so ist, hört selbst. Ja, der Bauer fährt Mist. Das Geräusch, was ihr jetzt hier hört. Trecker, Mistanhänger und der verteilt die Scheiße schön auf der Wiese. Mann, kann das Ding weit werfen. Ist locker ein 20 Meter Radius, wenn nicht mehr. Und nebenan auf der zweiten Wiese steht ein zweiter Trecker mit einer Hubgabel vorne vor einem großen Misthaufen, mit dem man diesen Miststreuwagen wieder aufladen kann. Oder auffüllen, besser gesagt. Sonntags hier auf dem Land. So ist es. Aber dass die so weit streuen können, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja, haben wir doch noch schönes Wetter mit dem Grillen, wa? Ja. Mir ist jetzt schon zu warm. Ja. Ich jetzt angeln. Keine kalten Hände. Ich öle mich hier tot. Ja. Wenn du jetzt viel länger wärst, ne? Und viel breiter, ne? Könnte ich in deinem Schatten gehen, aber... Naja, das funktioniert nicht. Also, es ist jetzt nicht so, als hätte ich überhitzte Füße. Ich würde mich ja freuen, wie früher, wenn dieses Stück Trasse, was hier neben der Wiese verläuft, plötzlich wieder in den Wald eintritt. Aber da war mal Wald da. Ja, viel ist da leider nicht mehr. Ah, klettern die wieder aufs Dach? Oder nein, machten die da unten mit dem Schlauch gießen? Ja. Ja gut, wenn die ganze Zeit die Sonne drauf knallt. Regnen tut es ja hier nicht mehr. Du glaubst gar nicht, wie niedrig die Agger ist. Das ist so wie Höllbach im Sommer. Ohne Regen. Da kann man jetzt fast über die Steine trockenen Fußes rübergehen. So niedrig ist die. Das heißt, seitlich diese Ausgleichsfläche, die sonst, wenn es ein bisschen regnet, schon überspült ist, die ist komplett frei. Das ist jetzt ein Riesenstrand. Ja, schön ist anders, aber... Ich gehe mal davon aus, wenn wir hier nächstes Jahr hergehen, da ist dieser komplette Hang da auch kahl. Ist alles weg. Ja. Wenn wir hier nächstes Jahr noch hergehen. Weiß ja nicht, vielleicht hat Long Covid uns schon lange den Gar ausgemacht. Ja. Er ist doch an den komischsten Stellen, tut plötzlich mal was weh, ne? Ja, ich hatte jetzt neulich mal so diese 2 Tage, wo das im Arm wehgetan hat. So als wenn du da irgendwie einen Gefäßverschluss hättest, so was weiß ich. Ja, war es aber nicht, aber war halt komisch. Oder dann die eine Stelle in der Kniekehle immer mal wieder. Das ist Gut, vielleicht hat das auch was mit dem Altwerden zu tun. So nach dem Motto, wenn du morgens wach wirst und es tut nichts weh, bist du tot. Aber das sehe ich noch nicht so. Aber man hat halt immer wieder hier ein Zipperlein mehr und da eins. Und es ist so welche, die wiederkommen. Weil andere haben, die halt schon mal aufstehen haben. Deswegen will ich mich nicht beschweren. Ich mache ja noch viel dafür. Ja. Ich laufe und spazieren gehe. Da wäre ich auch müde. Ja, war ich auch vor einem halben Jahr nicht. Ja, da warst du auch ein halbes Jahr jünger. Ja, und ein zweites Covid. Ja. Kann ja beides zusammen. Ja, stimmt. Du hattest ja einmal Covid mehr als ich. Genau. Angeberin. Ich bin 50. Ja, das erste gilt ja nicht mehr. So, ja. Genesen, geimpft, geimpft, geboostert, genesen. Ja, aber genesen gilt nicht. Das erste. Na toll, da kann jetzt hier irgendein Hansel kommen, der sich 10-mal angesteckt hat mit irgendeiner Omikron-Wichse und sagt, ich bin aber 10G. Kann ich nicht angeben, wenn ich das Spaß mache. Nee, bei mir sind das echt diese Wortfindungsstörungen, die machen mich fertig. Es ist immer öfter, dass mir irgendein Scheiß nicht einfällt. Das habe ich nicht mehr als sonst. Nee, es ist schon im letzten Jahr mehr geworden. Und das Schlimme daran ist, wenn du dann so eine Unterweisung machst, ne, und dir fallen Sachen nicht ein, die du eigentlich seit 20 Jahren in- und auswendig kennst, aber du kannst sie nicht benennen. Also du weißt immer noch, was du machst und wie und bla bla bla, aber du kannst sie nicht benennen. Das Wort ist weg. Das ist schlimm. Und es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hätte, man würde dement. Weil der ganze Kram von gestern oder so, das ist ja alles noch da. Du kennst mich auch noch, du weißt nicht, wer ich bin. Ne? Was? Du kennst mich noch, ich weiß nicht. Was, wer bist du denn? Und warum gehst du neben mir? Und überhaupt, ich kenn dich nicht. Nee, ich weiß schon noch, wer du bist. Ich guck ja gerade diese Serie Star Trek Picard Staffel 2. Also die erste hat mich ja nicht so abgeholt, ne? Die war so lala. Aber die zweite jetzt... Die ist schon, jo, die hat was. Wenn ich das jetzt erzählen müsste, ich spoilern, aber... Oh, da ich die erste nicht gesehen habe, bis ich die zweite irgendwann gucken werde. Ja, nee, es geht eigentlich mehr hier um die Hörerschaft. So. Die müssten jetzt mal weghören. Liebe Hörerinnen und Hörer, die nächsten 9, irgendwas Minuten werden dominiert von einem wirren, zusammenhanglosen Monolog über die Geschehnisse in Star Trek Picard Staffel 2 Folgen 1 bis 4. Zum Verständnis Notwendiges wurde teils weggelassen, Szenen aus dem Zusammenhang gerissen und vieles vereinfacht, wenn nicht sogar falsch wiedergegeben. Solltet ihr euch mit dem Gedanken tragen, die Serie schauen zu wollen, empfehle ich, die nächsten 9, irgendwas Minuten dieser Konserve zu überspringen. Machen Sie's so. Also... Der Picard, der ist ja nun schon was älter jetzt. Und im ersten Teil, also in dieser ersten Staffel, ist ja schon einiges passiert. Und die zweite fängt damit an, dass es da irgendwie so eine Raumzeitanomalie gibt. Und da fliegen sie dann alle hin. Und dann kommt plötzlich so eine Message aus diesem Ding raus. Irgendwer will mit Picard reden. Und also so Hilfe, Picard, bla bla. Und dann guckt er dann da mit dem Schiff hin und die halbe Flotte guckt dahin. Und dann kommt da ein Borg-Raumschiff raus und es gibt Krieg. Also so voll das Gemetzel, weißt du, so mit Phaser und Torpedos und was du eben so hast. Und plötzlich kommt die Borg-Königin dann auf das Schiff vom Picard und klingt sich da überall mit ihren Tentakeln ein. Und der Picard, der startet die Selbstzerstörung. Und in dem Moment, in dem das Schiff so quasi explodiert, steht er dann da beim Q. Und der Q, so wie er halt früher war, und dann, bist alt geworden, ne? So, oh, muss ich mich ja anpassen. Schnipp mit dem Finger, sieht selber alt aus, weißt du, so mit weißem Bart und komplettes Programm. Moin. Naja, im Endeffekt geht es darum, der Q hat die Zeitlinie verändert und die leben jetzt in quasi so einer Art Dritten Reich, wo dann auch alle Andersdenkenden umgelegt werden. Die Seven of Nine ist da die Präsidentin Picard ist der Obermotz-Bösewicht, der da an irgendeinem Tag immer Leute schlachten lässt. Und das ist also wirklich so ein bisschen wie auf Nazi-Regime aufgebaut. Ne? Ja, und jetzt sind sie zurückgeflogen. Also die haben dann diese Borg-Königin befreit, die da auch gefangen war. Und jetzt haben sie sich überlegt, sie müssen zurück in die Vergangenheit, wo diese Zeitlinie sich abgespalten hat, diese neue, um das zu reparieren. Und dazu nehmen sie dann so ein Schiff und hauen dann ab. Und dann wollen die irgendwie so eine brutale Kehrtwende in der Corona einer Sonne machen. Und das gibt dann einen Riss im Zeitkontinuum. Und klappt am Schluss auch. Und jetzt sind sie in der Jetztzeit. Also Raffi, Picard, diese... Hä? Raffi ist eine Schwarze mit so lockigen Haaren. Die, ich weiß nicht, aus welchem man die kennt. Seven of Nine. Dann irgendeine komische Doktorin. Und die Borgkönigin. Und der Pilot. Also der Rio. Naja, jetzt sind die also in der Jetztzeit quasi. Da funktioniert natürlich die Hälfte nicht von ihrem ganzen Krempel. Und sie haben noch 3 Tage Zeit, um jetzt irgendwie was auf die Reihe zu kriegen. Also diese Doktorin, die hat sich dann irgendwie mit dem Bewusstsein von der Borgkönigin verbunden und hat da Informationen geklaut. Deswegen wissen die, wo die hin müssen, ne? So ungefähr. Und die Seven, die hat dann dieses Implantat über dem Auge nicht mehr. Also es ist total wirr. Naja, ist aber schön gemacht. Und dann diese üblichen Sachen so. Ja, und wir dürfen uns jetzt hier nicht irgendwie, also Technologie jetzt hier in die Vergangenheit einbringen und bla bla bla. Ne? Und passt auf, dass euch nichts passiert und dass ihr nicht gefangen genommen werdet oder ins Krankenhaus müsst und so. Ne? Hm? Und jetzt teleportieren die sich da irgendwo auf diese Erde. Und das Erste, was passiert, der Pilot teleportiert neben einen Balkon. Quasi. Da stürzt er natürlich ab und fällt unten auf dem Pflaster erstmal voll auf die Fresse. Dann finden den dann ein paar, wollen den dann ein Krankenhaus bringen. Will er nicht, machen sie aber trotzdem. Aber das ist dann so ein Krankenhaus von so einer, ich denke mal, Latina-Ärztin, die da auch Illegale behandelt. Ne? Naja, und jetzt sind sie da gerade am Rumbehandeln. Also er hatte sich da wie den Finger ausgekugelt oder weiß der Geier was. Wurde dann getaped. Und ein Junge hat seinen Kommunikator, das ist der Sohn von der Ärztin. Also alles ganz komisch, so wie es eben nicht sein sollte. Ja, und da kommt der Einwanderungsbehörde. Und die Ärztin so, ja, alle raus hier, macht euch durch die Hintertür. Und er so, nee, und wollte noch seinen Kommunikator holen, wurde dann natürlich gefangen. Und mit der Ärztin interniert. Und in dieser Zeitlinie werden diese Illegalen dann erstmal in so ein Lager gepackt. Danach hört man nichts mehr von denen. Also mutmaßlich kommen die dann in irgendein Loch verscharrt, weißt du? Ja. Die Ärztin kommt dann raus. Der Picard ist wieder auf seinem alten Landgut und will dann von daher wegportieren, weil sie wohl eine Information haben, wo dieser Wächter sein sollte, der ihnen helfen kann, das alles wieder ins Lot zu bringen. Also es passiert so alles so ein bisschen zeitgleich, ne? Und Seven und Raffi, deren Sohn am Anfang der Staffel auch noch erschossen wurde bei diesem Fluchtversuch, die ist total sickig und die will auch die Zeitlinie wieder zurückdrehen, damit sie ihr Söhnchen wieder hat. Die sind dann beim LIPD und versuchen rauszufinden, wo der Rios ist. Finden sie natürlich nicht, weil der Rios, weil die Polizei halt nichts damit zu tun hat, was die Einwanderungsbehörde macht. Das kriegen sie aber dann raus, dass die Einwanderungsbehörde das also klärt. Und dann bricht Raffi so einen Polizeiwagen auf, um da an den Computer zu kommen und um rauszukriegen, wo die dann ihr Lager haben. Und dann werden sie natürlich gesehen und dann steigen sie ein. Und wer ein Raumschiff fliegen kann, kann ja auch mit dem Auto fahren. Also Seven fährt dann Auto, ganz schlimm, gegen Einbahnstraße und natürlich das Übliche. Und die Frau Doktorin, die ist ja jetzt noch immer in dem Raumschiff, was da abgestürzt ist, in der Nähe vom Weingut vom Picard, wo aber schon lange halt nichts angebaut wird, weil das ist vor der Zeit, bevor er es wieder übernimmt. Die sind ja im Dritten Reich weg, bevor es er wieder, also er es wieder übernimmt und wieder Wein anbaut. Das siehst du in der ersten Staffel. Und dann werden die halt angehalten. Also die Doktorin, die soll ja eigentlich Raffi und die Seven rausbeamen aus dem Auto. Klappt aber nicht, während die fahren. So nach dem Motto, Mama, Vollbremsung. Macht Vollbremsung. Die Polizei stellt die, kommen die Polizisten raus. So mit Waffe im Anschlag, so wie du es eben kennst. Dann macht das so wim, flimmer, flimmer, weg. Auto leer. Haha. Und der Picard, der wird dann halt dahin gebeamt, wo sie wohl irgend so ein Signal herbekommen, wo dieser Wächter sein könnte. Und landet in der Kneipe von Geinen, die man ja aus Voyager kennt. Ne? Hier aus, nicht Voyager. Die aus 10 vorne. Ne? Die Whoopi Goldberg. Nur jünger. Und die ist ja so eine Andorianerin, da weiß der Geier, wie die heißen. Und die will gerade den Planeten verlassen, weil alles so scheiße ist. Und der Picard bekniet die, dass sie auch bleiben soll und ihm helfen muss. Und ganz am Schluss offeriert ihr ja dann, dass er halt Picard ist. Und sie quasi in 400 Jahren so die besten Freunde sind. Aha. Und die kennt, also ist nicht der Wächter, sondern die weiß aber, wer der Wächter ist. Oder wie man an den rankommt. Und da scheint ja dann dieser Wächter so die Macht zu haben, Leute zu manipulieren. Kommt dann erst so ein Mädel, hat das Weiße im Auge, also so nach, damit man sieht, dass die ferngesteuert ist. Siehst du nur das Weiße im Auge, ne? Also die Pupille ist irgendwie so nach oben. Und die bringt ihn dann irgendwo hin zu so einem Typen und der bringt ihn dann wieder wohin und dann bringt ihn wieder einer wohin. Am Schluss ist dann da eben dieser Wächter. Und das ist die Laris aus der ersten Staffel, die eigentlich seine, ja, die mit ihm mehr oder weniger zusammenwohnt auf diesem Chateau de Picard. Nur das hat halt was, wie die in der Jetztzeit da rumeiern. Also es hat auf jeden Fall mehr Potenzial als die erste Staffel, weil die war echt ziemlich dröge. Moin. Die war richtig dröge so ein bisschen. Ach. Ja, dummerweise kommt erst jeden Freitag eine neue Folge. Muss ich wieder warten, wie es weitergeht. Ja, oder man hätte, weiß ich nicht, wie lange warten müssen, um sie dann wegzubingen. Und sollte jetzt irgendjemand meiner Hörerschaft sich diesen wirren Unsinn angehört haben, eigentlich ist es ja kein Spoiler, weil, so wie ich das erzähle, checkt da keiner, was da abgeht. Ne? Oder hast du jetzt eine Vorstellung? Nee, ne? Habe ich mir gedacht. Ich bin der auffallen und alles falsch. Das ist der Konsens. Ja, ich bin also der schlechteste Erzähler überhaupt. Ich bin einiges gewohnt, da mir dein Sohn auch öfter irgendwelche Serien erzählt hat. Ah. Ich bin das gewohnt, aufzunehmen, zu nicken und weiterzuschreiben. Das ist alles okay. Ja, für mich hat das jetzt einen Vorteil, wir sind bald wieder zu Hause. Ach so, echt? Ja. Sind wir schon da? Ja. Kommt nur noch so quasi gleich der letzte große Hügel und dann, hey! Ich habe kein Schrittziel. So, durchgezogene Linie interessiert die Motorradfahrer wieder mal nicht. Da überholen wir mal. Das ist vollkommen okay. Eigentlich sind wir früh unterwegs. Meinst du nicht? Doch. Ich würde ja eher sagen, wir sind warm unterwegs. Ja, ist aber so, wie es ist. Moin. Siehst du? Der junge Mann geht schon in kurzen Hosen. Ja. Weil warm. Oh. Das ist ja eine Entblößung erster Kajüte. Das kann man ja voll auf Sweatshirt sehen. Entschuldigung, da kann man ja voll auf die Sweatjacke sehen. Ist die K19 eigentlich wieder für Motorräder auf oder noch nicht? Ab März. Ja, das meinte ich. Ja. Ja, wie rum auch immer. Es war für mich nur die Frage, ob sie jetzt offen ist oder nicht. Schlecht ausgedrückt, ich weiß. Covid lässt es grüßen. Wenn du fragst, also Die so ein Schild erhalten, ist sie nicht offen. Ja. Das ist Ansichtssache so gesehen. Die haben übrigens nach der Abfahrt zur Deponie in Richtung runter auf der längeren Geraden so einen Zählkasten montiert, um mal rauszukriegen, wie viel Verkehr da passiert. Ich weiß nicht, ob die Dinger zwischen Autos und Motorrädern differenzieren können. Ich habe mich schon gestern geärgert, als ich da runtergekommen bin. Anhänger mit 39 und 5 Autos noch vor mir und keiner hat überholt. Ja, aber wunder dich nicht. Ich hatte dann neulich einen, der fuhr mit 45 mit so einem Dacia irgendwas. Also nicht so eine, ja, so ein Rasenmäher mit Gehäuse, wie hier die Freunde unseres Sohnes immer schon mal kommen. Moin. Das ist, ja. Und dann habe ich zuweilen, wenn ich nach Hause fahre, ab und zu einen, der fährt immer so 65, 67 laut meinem Tacho, also eigentlich wahrscheinlich 60. Ja, spritsparende Fahrweise. Ja, Berg runter. Ja, das ist von vom Kreisel Richtung Lindlar. Ne, da, wo ich schon mal durch die Innenkurve überhole. Aber ja, aber so, wenn ich da so viele Leute habe, dann kannst du das auch nicht. Vor allen Dingen ist jetzt sowieso bald wieder Schluss, weil sobald die Sträucher und die Bäume wieder Blätter haben, kannst du es nicht mehr einsehen. Ja, der Trick ist im Endeffekt, man guckt, ob vom anderen Bergrücken ein Auto kommt, merkt sich das letzte. Und wenn das unten durch die Kurve ist, dann weiß man, da ist nichts mehr. Und dann kann man eigentlich. Aber sollte man halt nicht machen, wenn die Beblätterung da ist, weil dann sieht man es halt gar nicht mehr und nach unten hin. Und wenn dann da mal ein Radfahrer ist oder einer mit dem Roller, dann könnte das eng werden. Ah, und da macht man sowas auch nicht. Aber trotzdem, manchmal habe ich so das Gefühl, Leute, wenn ihr 40 fahren wollt, dann nehmt doch direkt ein Fahrrad oder geht zu Fuß. Hast jetzt noch mal ein schönes Selfie gemacht, bevor es bergauf geht? Ja. Weil oben kommst du nämlich gleich mit dem roten Kopf an. Ja, so. Kein schöner Hintergrund. Ich habe die ganze Zeit nichts Schönes gesehen. Ich gedacht, jetzt ist auch nicht schön, aber besser als heute. Hast du die Dame da eben auf dem Fahrrad gesehen? Ja. Die hatte vorne rechts und links Satteltaschen, also diese Packtaschen am Vorderrad. Also an der vorderen Gabel, hinten, rechts und links, dann auf dem Gepäckträger auch nochmal zwei Dinger und einen Rucksack an. Ja, der letzte Hügel immer. Macht mich fertig. Da sind Wolken, guck mal. Was ein hässliches Haus. Ich glaube, da hast du kaum ein Zimmer, an dem du gerade Wände hast. Also rechtwinklige Wände. Soweit zum Thema Schrittieren. Zumindest war die Uhr aufgeladen und tatsächlich hat sie am Sonntag mehr Schritte gezählt als am Samstag. Das musikalische Tonarrangement, welches ursächlich fürs samstägliche Schrittdefizit war, verwende ich übrigens als Outro dieser Konserve. Ich nenne es Plucky Spring, gezupfter Frühling. Das erschien mir passend. Genauso passend wie das bereits angekündigte Grillen. Während ich das Grillgut mit einem scharfen Messer traktierte, kümmerte sich meine Holde um Sitzauflagen der Gartenstühle. Wir haben da so eine Kunststoffbox auf der Terrasse, in der die Teile sauber und trocken aufbewahrt werden. Können. Diese Box hat zwei seitliche Eingriffe. Zwei seitliche Eingriffe, damit man sie tragen kann, falls man das möchte, und dummerweise sind es keine Mulden, sondern Löcher. Vielleicht stand der Besen zu nah an der Box und vielleicht lehnte der Besenstiel am Deckel und vielleicht war der Abstand zwischen Stiel und Loch zu gering. Ich kann darüber nur Vermutungen anstellen. Jedenfalls hat irgendein Nager nicht nur die Frotti-Auflagen der Sitzauflagen durchlöchert, sondern auch noch draufgekackt. Baumwolle. So lecker und flauschig. Die Auflagen selbst waren zum Glück unangefressen. Und weil sie augenscheinlich sauber und trocken waren, klappt es dann doch mit dem Sitzen. Nur schade, dass die Übeltäter schon das Weite gesucht hatten. Und mit dieser herben Enttäuschung schließt sich diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 86 vom 01.04.2022. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente, Haikutter oder via Twitter @radio_kard entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi. Thank you.